Ist Rams vor die Millionen, für euch wird sich das nicht lohnen. Wir haben schon nur Gangster, die nur bei der Mama wohnen. Fuck sogar sie, du suchst jetzt schon im Blogstar. Huft umeinander wieder die von Popstar. Österreich braucht mehr Rapper, aber bitte nicht so. Push mich an der Toys, an Mittenniveau. Warum neue suchen, wenn's schon so viele gibt, die fette Tracks machen ohne gefladerte Beats? Ich stell's euch das so einfach vor, schnell mehr Rapper werden, behauptet es als real und einen fetten Konzern. Die Masken hab ich nicht, Zwecks, Fame und Arroganz. Ich steh zu Raps, ich bei euch nur Ignoranz. Ich bin realer als du, wenn ich mich versteh, wenn's nicht weiter tust, dann bist gleich wieder weg. Kommerz, Kommerz, für mich ist es wie ein Scherz. Musik, das ist Liebe und Liebe kommt vom Herz. Es hat einen Status gepachtet. Status gebracht, denn ein Plakat existiert. Ein Plakat existiert. Es und eure Sachen, Alter, sind erst anders, wenn die Hölle zufriert. Wenn die Hölle zufriert. Der tiefere Sinn ist mir nicht ganz klar. Ah, ist er dann nicht klar? Ist was ich wart nur ein Jahr, das eure 0815 4711 Nummer verkommen. Lazy, jetzt sag mal, sind wir Kommerz? Alter, bist du irre, in dein Hirnbärz? Okay, hast ja recht, wir sind anders als die anderen. Warum meinst, weil wir durch den McDrive wandern? Na, weil wir jeden Disc gewinnen und ständig kontern. Das Freezy, sag einmal, hast nur wegen einem Hip-Hop-Style das gewandern? Na, weil ich Hip-Hop spiel und mal die weiten Hosen tragen. Es ist wie ein Joint und ich kann auf diese Drogen bauen. Das ist wahr, du hast recht, vor dem Zeug wird man nicht schlecht. Außerdem wird für ACD nur einmal blecht. Kommerz ist Kommerz, unsere Richtung, die schlagt ein wie ein Komet. Der Prophet, das bin ich in derer Zeit. Hip-Hop ist keine Sünde, doch das verkauft. Dazu. Kommt drauf an, wie es das siehst, wir haben das Rap wie eine Hure. Dann ist Kommerz, bei uns ist Literatur. Wir singen Rap wie ein Wodka bei einem Liter, ne Glur. Es hat einen Status gepachtet. Ein Status gepachtet. Denn ein Plakat existiert. Ein Plakat existiert. Es und eure Sachen, Alter, sind erst anders, wenn die Hölle zufriert. Wenn die Hölle zufriert. Der tiefere Sinn ist mir nicht ganz klar. Ah, ist er dann nicht klar? Ist was ich wart nur ein Jahr, das eiche 0815 4711 Nummern verkommen. Alter, Sachen gibt's, gestern hab ich's wieder mal gehört, dass wir anders sind und jetzt wollt's die Lieder nicht hören. Die wir machen, ich hab Stimmen in meinem Kopf, hör auf damit. Mit dem, was du machst, das geht's genau ins Gesicht. Aus der Traum und ab in die reale Welt, der Giftler wollt's große Kohle schaufeln. Das ist ein banales Gördewix, hab ich immer schon bewiesen, dass ich bleib los mit den Bieren. Mach nur das, was kaum freut und kein Arsch, mit ich im Stoff wie Ratvieren. Oft nicht mit Tieren, oft nur provokant. Und das Zirksack fries wie ein Dobermann. Ja, Sachen gibt's, ich glaub, man kann nicht. Kannst komplett hören, wär's mir schauen, als hätte was erbrochen und irgendwer bruchen und dann schon wieder bei mir aushauen. Eins, zwei. Erstes, kein Bachler, Büchli, Dieter, Fluch, so hoch, gehört das? Wir machen Sachen für uns zum Lochen, sind nicht zum Bocken und zum Stoppen. Bis offen, das fühlt zu trocken, sind in der Hocken und ständig am Rocken. Es hat einen Status gepachtet. Ein Status gepachtet. Denn ein Plakat existiert. Ein Plakat existiert. Es und eure Sachen, Alter, sind erst anders, wenn die Hölle zufriert. Wenn die Hölle zufriert. Der tiefere Sinn ist mir nicht ganz klar. Ah, ist er dann nicht klar? Ist was ich wart nur ein Jahr, das eiche 0815 4711 Nummern. Es hat einen Status gepachtet. Ein Status gepachtet. Denn ein Plakat existiert. Ein Plakat existiert. Es und eure Sachen, Alter, sind erst anders, wenn die Hölle zufriert. Wenn die Hölle zufriert. Der tiefere Sinn ist mir nicht ganz klar. Ah, ist er dann nicht klar? Ist was ich wart nur ein Jahr, das eiche 0815 4711 Nummern verkommen.